Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt heimliche Vorlieben. Und ich möchte mich natürlich gerne folglich mit euch über eure heimlichen oder auch peinlichen Vorlieben unterhalten. Was gibt es da? Es gibt 1000, 10.000, 100.000 Beispiele wahrscheinlich. Vielleicht habt ihr bestimmte Einschlafrituale. Vielleicht bohrt ihr beim Telefonieren in der Nase. Vielleicht pupst ihr gerne sogar beim Sex oder weiß ich was. Also, es gibt ganz viele Beispiele und jeder von uns hat ja irgendwie, wenn wir ehrlich sind, irgendwie sowas, so eine Marotte hat ja jeder. Erzählt mir von euren heimlichen, peinlichen Vorlieben. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Norbert und der ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Domian. Hallo Norbert. Ich gratuliere dir erstmal für deine Sendung. Dankeschön. Finde ich ganz klasse. Vielen Dank. Und ich habe versucht, schon öfters mal durchzukommen mit diesem Thema. Ja. Deswegen fand ich das ganz klasse, dass das Thema diesmal angesprochen wird. Ich bin gespannt. Ja, und zwar, ich habe eine Vorliebe, die mir peinlich ist. Und zwar, ich trage unheimlich gerne Bonbon-Strumpfhosen. Bonbon? Baumwollstrumpfhosen. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Baumwollstrumpfhosen. Ja, richtig, genau. Das heißt, wie andere Leute, wenn die von der Arbeit nach Hause kommen und dann hauen sich dann ihren Joggenanzug ein, ja, ziehe ich mir Baumwollstrumpfhosen an. Sozusagen jeden Tag? Ja, also jetzt sage ich mal, im Sommer jetzt nicht. Gut, wenn es so ganz heiß ist, nicht. Aber nee, eigentlich nee, ist das so ein Ritual, wenn du nach Hause kommst, wenn du Feierabend hast. Richtig, genau. Und auch so, sage ich mal, wenn ich auf der Arbeit fahre und es ist halt Winter, weil ich auch draußen arbeite, dann halt, sage ich mal, die anderen Leute ziehen sich lange Unterhosen an. Und ich ziehe mir halt die Baumwollstrumpfhosen runter. Ich erinnere mich, als Kind musste ich ab und zu so etwas anziehen und fand das ganz schrecklich, weil die Mädchen sowas nur anhatten. Genau, genau. Das war kennen wir als Kind. Oh, das hatte ich auch früher auch gehabt. Das waren so grüne. Ja, so grün und blau. Es gab so verschiedene Farben. Genau. Das fand ich früher auch ganz grässlich. Nur das ist bei mir jetzt, sage ich mal, so die letzten Jahren, komischerweise. Ich habe es da mit allen möglichen Sachen mal ausprobiert, mit, wie gesagt, mit Leggings drunter zu ziehen unter der Arbeitshosen oder lange Unterhosen, die fand ich also noch schlimmer. Ja. Und habe ich mal in den Geschäften da die Strumpfhosen gesehen, obwohl ich im Katalog auch schon mal gesehen habe, dass es die auch für Männer geht. Ja. Und da habe ich mir halt die mal gekauft und seitdem, wie gesagt... Also dieser Spaß daran ist noch gar nicht so sehr alt. Das machst du ein paar Jahre erst, oder wie lange? Ja, richtig, genau. Wie gesagt, also das werden also schon, doch, also schon 8, 9 Jahre doch schon sein. Immerhin, immerhin. Ja, ja. Und kannst du das denn erklären, warum es nur gerade eine Baumwollstrumpfhose sein muss? Nee, also ich sag, die liegen mir so, sag ich mal, die sind so schön anspiegelhaft, die liegen so ziemlich eng auf der Haut und so. Hast du denn unter dieser lange Unterhose noch eine kurze Unterhose an? Ja, da habe ich noch eine normale Unterhose. Das hast du auch noch an? Ja, ja. Nun liegt uns allen natürlich die Frage auf den Lippen, hat das auch was Sexuelles irgendwie? Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Ach. Ja. Siehst du? Ja. Ich hatte es doch schon wieder im Blut. Ja, doch, mehr oder weniger ja. Warum? Inwiefern? Ich weiß es nicht. Ich sag, wenn ich sag mal so dann auf der Couch sitze und die liegt dann so nah auf der Haut drauf, auf einer Seite erregt mich das schon irgendwie ein bisschen. Hat das auch damit zu tun, dass eigentlich diese Strumpfhosen von Frauen getragen werden und du so eine Assoziation hast, dass irgendwie was Weibliches so ganz nah an dir dran ist? Ja, das könnte möglich sein. Ja? Weil, wie gesagt, ich auch schon seit langer Zeit ohne Freundin bin. Dann greifst du auf die Strumpfhose zurück? Ja, so. Wenn ja, schon keine Frau, dann wenigstens eine Strumpfhose. Ja, wer weiß. Ja, vielleicht, das kann ich vielleicht auch nicht so genau sagen. Aber dann, Norbert, wundert mich wirklich, dass du unter dieser Baumwollstrumpfhose noch eine normale Unterhose hast. Dann wär's doch eigentlich viel... Vielleicht prickelnder für dich, so Haut auf Haut überall mit dir. Ja, na gut, dann sage ich mal, da ist es dann wegen der Hygiene, sage ich mal. Mhm. Ich habe doch gern lieber eine ganz normale Unterhose drunter und dann halt, wie gesagt, dann drüber dann halt die Strumpfhose. Geht es denn dann so weit, wir wollen natürlich das jetzt auch zu Ende spinnen und denken, dass du dann gerne in dieser Unterhose ab und zu auch schon mal onanierst? Ja. Aha. Ja. Ach ja, das auch. Da hast du vorhin schwarz getroffen. Ja. Ja. Welche Farben bevorzugst du? Ich bin, sag ich mal, für jede Farbe offen, weil ich trage auch so, sag ich mal, alles grelle Farben. Also ich sehe, sag ich mal, weiß, rot, blau, also wirklich alles. Also offen und tolerant für alle. Ja, richtig, genau. Farben. Ja. Du heißt das Thema ja heimliche Vorlieben. Weiß da irgendjemand etwas von? Also ich habe einen sehr guten Freund mit seiner Frau, wo ich auch fast, sage ich mal, jeden Abend und am Wochenende immer bin und die wissen das. Und dann glaube ich, da bin ich auch so, dass ich mich dann, wenn ich da bei denen bade, danach ziehe ich mir die Strumpfhose an, T-Shirt drüber und dann liege ich mich bei denen auf die Couch und die wissen das. Ja. Und die akzeptieren das auch so. Ja. Nur ich sag mal, wenn ich jetzt mal zu Hause dann so sitze und es klingelt mal an der Tür, ein Nachbar ist dran oder so, ich bestelle mal einen Pizzadienst oder so, dann ziehe ich mich auch nicht großartig rum und gehe praktisch dann so mit der Strumpfhose an die Tür. Ja, also so schlimm ist es ja nun auch nicht. Ne? Es wäre schon vielleicht ein bisschen seltsamer, wenn du jetzt mit so Nylon-Strumpfhosen rumlaufen würdest. Nee, also das ist also nur, wie gesagt, die Baumwolle, die auch wirklich dann im Winter auch, wie gesagt, warm. Es muss auch noch was Praktisches haben, das muss aber ein bisschen warm. Nur wie gesagt, es ist doch ein bisschen peinlich, sage ich mal, weil es ja, sag ich, denke ich mir doch mal, vielleicht doch nicht normal, ich sag mal so als 33-Jähriger, sag ich mal, naja, so eine Folie war halt. Ja, naja, Gott. Es gibt sicher kuriosere und schlimmere Sachen. Ja. Wenn du aber schon auch so eine sexuelle Komponente dabei empfindest, dann probier doch ganz einfach mal eine Nylonstrumpfhose aus. Schlage ich jetzt mal ganz keck vor. Ich will mich jetzt nicht drauf festlegen, aber ich meinte mal, dass ich die mal zu Karneval mal anhatte, wo ich mich mal vor Jahren mal als Frau verkleidet habe. Mhm. Und die waren sehr unangenehm. Die waren unangenehm. Ja, die haben mir erstmal, wie gesagt, einen Juckreiz gehabt. Und, ja. und da fand ich eigentlich nicht. Es muss schon solide, gute Baumwolle sein. Richtig, genau. Ja. Gute alte Baumwolle. Ja, genau. Hast du jetzt gerade auch so ein Ding an? Nee, im Moment nicht, wie gesagt, weil es ja ist jetzt zu warm. Die letzten Tage ja so schön warm ist und jetzt also weniger. Aber da vermisst du doch sicher im Sommer ein bisschen was, ne? Ja, ich sag mal, gleich wenn ich schlafen gehe, das heißt, anders schlafen, ziehe ich eine Schlammanzüge an, dann ziehe ich mir eine Strumpfhose und ein Oberteil an und dann gehe ich so schlafen. Ach, das ist auch dein Schlafanzug quasi. Ja, praktisch, ja. Und dann auch wieder mit Unterhose drunter? Dann auch wieder mit Unterhose, ja. Ja, das ist wirklich eine heimliche Vorliebe im klassischen Sinne, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, die wir doch auf einer Seite, sage ich, gut, meine engsten Freunde wissen das, aber sage ich mal, wissen peinlich, sage ich, anderen gegenüber, wenn ich das sagen müsste, ich glaube, wären wir doch schon. Verständlicherweise. Wie ist es denn, wenn du mit Frauen irgendwie was hast? Du hast gesagt, du hast länger keine Freundin gehabt, aber wenn irgendwie zwischendurch irgendwie was gelaufen ist, bleibt die Unterhose, die Strumpfhose dann versteckt im Fach? Nee, dann mache ich das denn so, wie gesagt, dann verschwinde ich mal ganz kurz auf Toilette und ziehe mich dann ganz schnell um, sag ich mal. Ah, damit die Frau das nicht mitbekommt. Richtig, genau. Ja. Deine letzte Freundin, hat die das noch mitbekommen? Nein, die nicht mehr. Also so lange bist du hier schon solo? Ja. Ja, ich hatte, wie gesagt, mal ein Verhältnis mit jemandem, die wusste das und die hat das auch so akzeptiert. Ja, ist ja auch wirklich nicht so dramatisch. Ja, aber wie gesagt, auf einer Seite peinlich schon, aber... Deswegen habe ich gedacht, ruf bei Domi mal an, was er davon hält, ob das vielleicht deutlich gesagt unnormal ist oder so. Ja, aber es ist sicher unnormal, aber nicht alles, was unnormal ist, ist schlecht. Ja. Also ich finde es noch durchaus im Rahmen, ist noch im grünen Bereich für mich. Denn ich hab die ja mal aus Zufall mal im Katalog geblättert und da hatte ich die nämlich auch für, wie gesagt, auch für Männer gefunden gehabt. Ja, die gibt es auch, ja. Deswegen habe ich mir gedacht, also kann es also so, sage ich mal, unnormal ja auch vielleicht nicht sein. Überhaupt nicht. Mach dir keine Sorgen. Dennoch wünsche ich dir, das ist wichtiger als die Strumpfhose, bald eine Frau, eine Freundin. Ja, das wäre natürlich sehr wichtig, weil ich bin auch ziemlich, sage ich mal, schüchtern, sage ich, wenn ich jemanden kennenlerne und dann kriege ich, sage ich mal, auf Deutsch die Zähne auseinander. Aber das hat jetzt wunderbar geklappt hier, während des Gesprächs. Ja. Wenn das so bei den Mädels auch machst, kann eigentlich gar nicht schief gehen. Wunderbar, Domian. Toi, toi, toi, alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss, Domian. Heimliche, peinliche Vorlieben. Das ist unser Thema heute Nacht. Und ich frage euch, was sind eure peinlichen Vorlieben? Dinge, die ihr so macht im Verborgenen, wofür ihr euch vielleicht schämt, wenn es rauskommt. Auf jeden Fall weiß es keiner, weil die peinlichen Sachen sind ja nun auch immer die heimlichen Sachen. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin gespannt auf Jacqueline. Jacqueline, ne? 19 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist denn deine peinliche Vorliebe? Ja, und zwar, also ich bin ganz aufgeregt. Ich habe die peinliche Vorliebe in der Disco oder Kneipe, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, auch mir mal manchmal in die Unterhose zu machen. So nicht viel, aber ein paar Tropfen sind das dann manchmal. Passiert das mal einfach so oder machst du es bewusst? Nein, ich mache es auch bewusst. Das ist schon sehr lustig, finde ich. Warum machst du das bewusst? Ja, also es fing vor ein, zwei Jahren ungefähr an. Da war ich auch mit meinen ganzen Freunden unterwegs. Ja, und ich hatte damals eine Blasenentzündung. Mhm. Ja, und dann ging es über ein witziges Thema. Da mussten wir alle drüber lachen. Mhm. Ja, und dann ist mir da außerdem passiert. Gut, das kann ja passieren. Ne? Da flutschte so ein Tröpfchen raus. Ja, und danach, weiß nicht, fing es mir an, irgendwann zu gefallen. Also, dann sind wir weg gewesen, ja, und dann, weiß nicht, es... Dann war irgendwann die Blasenentzündung hoffentlich geheilt und kuriert, und du hattest dann Gefallen dran gefunden. Ja, habe ich dran Gefallen gefunden. Versuch das mir mal zu beschreiben, was daran schön ist, mal so ein kleines Tröpfchen Pipi in die Unterhose zu machen. Ja, wir sind dann da mit mehreren Leuten, es weiß auch keiner, ich habe das bis jetzt auch noch nicht mal meiner besten Freundin erzählt. Mhm. Ja, und wir lernen da jemanden Nettes kennen und dann sitzen wir halt da und dann unterhalten wir uns. Ja, und dann dabei passiert das. Ich stelle mir auch in Gedanken schon vor, mit ihm Sex zu haben. Und dann. Also es hat auch was Sexuelles wieder. Ja. Irgendwie hat es was Sexuelles. Ja. Also soweit, ich interpretiere das jetzt mal ein bisschen sehr krass, soweit, dass du vielleicht ihn sogar anpinkeln würdest, wollen, gerne? Nee, das nicht. So nicht? Nein, das nicht. Ja. Das ist halt nur, dass wenn ich dann da bin mit einem... Dass ich dann das gerne, wenn ich so 3-4 Tröpfchen dann auch in der Unterhose dann. Aber es sind, ist ja fast schon putzig, aber es sind nur so 3-4 Tröpfchen. Ja. Es ist nicht, dass irgendwas, also, aber der Slip oder die Unterhose ist dann schon ein bisschen, die ist schon feucht, ne? Ja, genau. Ja. Ist es diese Feuchtheit und die Wärme, die Verbindung, die dich dann auch irgendwie so ein bisschen selbst erotisiert während eines solchen Gesprächs? Ja, genau. Also ich habe dabei sexuelle Gedanken und Fantasien dabei, die ich dann in meinen Gedanken dann abspielen lasse. Und das passiert immer nur, wenn du rausgehst und wenn du einen Jungen oder nette Jungs kennenlernst? Ja, ja, genau. Passiert es auch schon mal so im normalen Leben? Ich weiß nicht, du bist 19 Jahre alt, bist du noch Schülerin? Ja. Ja, also kann das in der Schule auch schon mal passieren, wenn du jemanden netten da vielleicht ein bisschen näher kennenlernst? Also in der Schule nicht, das ist halt nur am meistens Wochenenden, wenn wir unterwegs sind. Mhm. Du wohnst noch bei deinen Eltern vermutlich? Ja, ja. Ich wohne noch bei meinen Eltern. Deine Mama wäscht die Wäsche? Ja. Dann sieht die das doch, dass da irgendwie immer so ein bisschen, oder? Ja, also es kommt drauf an, also wenn ich das weiß, wenn wir weg waren, dann wasche ich hier auch selber. Ach so. Also alles schon bedacht, ne? Damit das bloß nicht rauskommt. Aber es ist dir schon peinlich. Ja, es ist mir schon peinlich und das weiß auch niemand. Selbst der besten Freundin hast du es noch nicht erzählt. Habe ich so ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Finde ich aber auch nicht so schlimm, muss ich auch wieder sagen. Ich bin jetzt nicht entsetzt und empört und sage, Jacqueline, wie kannst du denn sowas machen? Ja, ich habe da auch schon öfters drüber nachgedacht und so, ob es vielleicht auch noch andere Menschen gibt, die solche Vorlieben haben. Bestimmt. Ich glaube, es gibt so viele absurde, schräge Dinge, wovon wir uns gar keine Vorstellung machen können. Und wenn man das dann hier so hört, beispielsweise auch in dieser Sendung, dann denkt man, boah, ist ja irre, ist ja Wahnsinn. Ja, ich schaue hier fast jeden Abend deine Sendung, ja, und dann bis jetzt habe ich auch noch nicht sowas in der Richtung gehört. Nee. Ist es denn auch schon mal passiert, dass du das gemacht hast? Und direkt im Anschluss daran gab es in der Nacht noch so ein One-Night-Stand? Ja, es gab schon, aber dann bin ich noch auf Toilette gewesen und habe auch dann meine Unterhose dann gewechselt. Wie in der Disco? Ja. In der Disco die Unterhose gewechselt? Ja. Aber dann hast du gar keine angehabt, oder wie? Doch. Wie? Also ich habe dann immer noch eine, die ich mitnehme, weil es mir zu peinlich ist. Also du sorgst auch diesbezüglich vor. Also, ja, genau. Das heißt, du ziehst dann noch eine frische an. Ja, genau. Weil das ist nun wirklich dann peinlich unter Umständen, ne? Wenn du da jemand Fremdes kennenlernst und man streichelt und fummelt und weiß ich was und dann... Ja, ich weiß ja nicht, wie derjenige oder so drauf reagiert. Genau. Darum könnte auch ein Schuss nach hinten dann sein. Ja, ne? Genau, das denke ich mir auch. Aber das ist doch auch lästig, wenn man dann, jetzt im Sommer, wenn man ganz wenig nur anhat, in die Disco geht, wo packst du denn deine Reserveunterhose hin? In eine Tasche mit, also in die Handtasche. Handtasche, die hast du dabei. Ja, genau. Ja, auch wirklich sehr ungewöhnlich. Ja, aber ich habe das jetzt auch noch nie gehört. Wie gesagt, finde ich auch noch okay. Hm. Jacqueline, alles Gute, viel Spaß. Okay, ja, beim Feiern. Tschüss. Tschüss. Thomas, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Thomas hat aufgelegt. Vor Schreck. Oder die Leitung ist zusammengebrochen, ich weiß es nicht. Dann kommt jetzt Marcel. Und Marcel ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Marcel. Da ist aber Krach bei dir. Bitte? Da ist aber Krach bei dir. Wo bist du? Ich bin gerade hier zu Hause. Ich habe hier noch ein paar Kollegen gerade hinter mir sitzen jetzt. Das hört sich an wie so eine Halle, wo du da gerade redest. Ja, das ist mein Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist eine Halle? Ja, nee, keine Halle direkt. Da ist ziemlich abgeheilt. Aha. Wie viele Leute sind noch da? Da sind noch Jetzt ist er auch weg. Was ist denn nur los? Also, entweder steckt hier wieder der Wurm in unserer Technik, oder aber wir haben schlichtweg Pech. Dann nehme ich Klaus. Und Klaus ist 37 Jahre alt. Hallo? Hallo? Hallo, Klaus. Hallo, ja? Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Ah, schön, dich endlich mal dran zu kriegen. Ja, und du möchtest auch eine heimliche, peinliche Vorliebe von dir erzählen. Ja, richtig, genau. Und zwar forze ich gerne. So. Ja, je lauter das kracht und knallt, umso besser. Wo machst du das? Zu Hause. Also ich mache es nicht in der Öffentlichkeit. Oder ich weiß schon, wo ich mich benehmen zu hab. Mhm. Und wo ich das machen kann. Also immer auch alleine oder können schon mal ganz enge Freunde oder deine Freundin, ich weiß nicht, ob du einen hast. Engste Freunde können dabei sein, die wissen das auch und lachen mit. Und das ist halt, also ich habe das schon in mehreren Situationen so erlebt. Zum einen, ich habe mal lange Zeit in Hamburg gewohnt, habe da auch im Fitnessstudio trainiert und habe einen Trainingspartner gehabt. Mhm. Und wenn wir da so am Bankdrücken waren und so, und da unter 70, 80 Kilo da drauf gelegt haben. Flutscht. Ist schon mal sowas raus. Ja, das passiert dann beim Sport, beim Bauchtraining, okay, aber das passiert anderen Kollegen im Fitnessstudio auch, das ist natürlich halt, ne? Also ich war auch viele, viele Jahre in einem Fitnessstudio, habe ich nie mitbekommen von jemandem. Ja. Ich hätte mich, glaube ich, auch bedankt, wenn die da um mich herum gefurzt hätten alle. Das ja, nee, also das, da weiß man sich offen zu benehmen, aber so, man kann es auch heimlich leise machen. Mein Trainingspartner und ich, wir haben uns dann ab und zu mal so einen Scherz erlaubt und uns gegenseitig eingenebelt und dann schnell das Gerät gewechselt und keiner war es gewesen. Oder mal in der Sauna und dann tschüss, ne? Aber ein anderes Ding war, also eine ganz witzige Story, das war vor zig Jahren eben, da hatte ich dann auch eine Bekannte besucht und da auch übernachtet. Mhm. Ich musste da morgens früh raus, sie hatte da so eine Maßnahme zu besuchen und die beiden saßen da halt noch und waren am Klönen. Und welche beiden saßen da noch? Die ich da besucht hatte, ne? Ja, die beiden. Ja, ich hatte jetzt eine Frau nur besucht. Mhm. Ja. Nee, das sind zwei Frauen und eine davon hatte ich besucht, die andere hatte ich dann nur so kennengelernt und saßen da halt klönten da so ganz locker und die wohnen in so einem Altbau, wo auch so Dielenfußboden, so Bretter, weißt du? Und irgendwie konnte ich nicht schlafen und dann bin ich dann wieder zurück. Wir saßen dann in der großen Wohnküche da und besagten Dielenfußboden, Holzstuhl, gute Resonanzmöglichkeit, guter Resonanzboden. Mhm. Ja, und dann hatte ich mich da halt auf den Stuhl hingesetzt, so die Beine hoch, mir war kalt, eine Decke eingehüllt, weil ich da schon ausgezogen war, ne? Mhm. Ja, dann haben wir uns noch ein Glas Rotwein genehmigt und dann ganz gemütlich da auch zusammengesessen. Ja, und dann ist mir so richtig schön lautstark einer entfleucht. Mhm. Also die beiden haben ja auch diesen Humor und die... Die fanden das nicht schlimm, die fanden es nicht eklig. Nee. In der Regel machst du es aber alleine für dich in der Wohnung. Ja, das schon. Du lebst auch alleine, nicht mit jemandem zusammen. Ich lebe alleine, ja. Was ist denn für dich der besondere Spaß daran, das zu machen? Ach, weil es einfach laut knallt, also hat nichts Sexuelles. Das ist einfach irgendwie, ich habe mich als Kind schon tot drüber lachen können. Also je lauter, desto angenehmer für dich. Ja. Ey, du forcierst das auch so, dass es richtig so rumst. Ja, das muss richtig knallen, so ein Teppichklopfer, weißt du, so, wenn man auf dem Boden hockt und Dielenfußboden drunter hat, ne? Ist es denn hauptsächlich, ist es hauptsächlich das Geräusch, was du angenehm findest, was du toll findest, oder hat der Geruch auch irgendeine Besonderheit für dich, eine besondere Wichtigkeit? Ja, manchmal ist so der Geruch halt, wenn ich alleine bin, so, das mache ich dann auch nicht unter Freunden, man weiß es ja im Teil. Man merkt das ja schon, weil man weiß, ja gut, man hat das und jenes gegessen und das da halt ein bisschen, ne? Also die Frage war, ist es für dich auch wichtig, den Geruch dann zu inhalieren? Nee, ist gar nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Ich finde es einfach richtig klasse, wenn es richtig donnert und kracht und rumpft, ne? Mhm. Ich mache auch gerne so Witze über Furze. Es gab mal vor Jahren irgendwie so einen kleinen, das hieß auch der kleine Furz, da gab es nur Witze, ausschließlich über Furze. Hast du einen parat? Woran erkennt man jemanden, wenn jemand eine Strumpfhose trägt? So wie? Jetzt nicht Bezug auf den letzten Vorredner. Aber der fällt mir gerade ein. Wenn man einen gehen lässt, dann kriegt man dicke Beine oder noch so ein anderes Ding wie, kann man einen Furz in 5 Teile teilen? Ja, weiß ich nicht, nein. Furz mal in so Gummihandschuh rein. Aha. Naja. Also gibt alles so kleine Witzke. Ja. Also das könnte ich mich einfach totlachen drüber, ich weiß nicht. Also aber nochmal gefragt, wenn du es denn doch in Anwesenheit von anderen tust und du sagst ja bei guten Freunden, so ist es nicht so schlimm, ist dir das nicht denn noch peinlich, denen dann deine Abgase quasi in die Nase zu pumpen? Also wenn ich irgendwie merke, dass es ein Stinkerfurz wird, dann gehe ich schon auf Toilette, ne? Ach so. Also wenn ich aber weiß, der stinkt nicht, mhm, dann wird einfach ein geilen Kracher, ne? Dann lasse ich ihn auch mal los und andere lachen mit, ne? Ich merke schon, du legst es auf den Kracher ein. Hast du bestimmte Furztechniken schon entwickelt? Es gibt ja richtige Kunstformen, es gibt ja Kunstfurzen, habe ich mal im Fernsehen gesehen, völlig schräg. Verlass der Winde oder sowas. Völlig schräg, ja, ja. Hätte ich gern gesehen. Kannst du das besonders durch besondere Betätigung des Po-Muskels, kannst du das irgendwie akustisch verändern? Also das ist zum Beispiel, man hat eine knarschenge Jeans an, setzt sich auf einen Holzstuhl und man hat womöglich, wenn man Glück hat in der Wohnung, so einen Bretterfußboden, das habe ich zum Glück. Mhm. Irgendwie vibriert alles so, oder? Da gibt es so einen richtigen ordentlichen Resonanzboden. Verdammt, geht das richtig voll ab. Also eine Neubauwohnung wäre für dich nichts? Also wenn die leer ist oder so, also ich habe so eine Dienstleistungsfirma, wo ich dann auch oft in irgendwelchen diversen Kellern bin. Ja. Und je größer der Gang und je höher die Decken und je mehr Kacheln an der Wände sind, dann knallt das auch. Das gibt so richtig so einen Schalleffekt. Hast du in der letzten Zeit eine Frau gehabt, eine Freundin, eine Beziehung? Ich hatte kürzlich mal so eine Affäre gehabt, kann man sagen. Machst du das denn in Anwesenheit der Frauen auch? Also da passiert mir das und das ist eigentlich peinlich. Da wollte ich eigentlich nicht, dass es passiert. Da passe ich schon auf, was ich esse und so. Ne? Also da finde ich das eher peinlich, weil es stört dann irgendwie im Rhythmus so. Bist du denn jemand, der zur Blähung neigt? Es gibt ja Menschen, die wirklich irgendwie so oft Blähungen haben. Hast du das? Je nachdem, was ich gegessen habe. Also ich habe festgestellt, dass ich Milchzucker nicht ab kann. Das lasse ich dann jetzt auch nach, weil es bringt nichts, wenn ich da irgendwo Milch trinke und es landet quasi wieder, ich kriege Durchfall und Blähung. Das finde ich irgendwie zu schade. Das wollen wir uns jetzt gar nicht mal so im Detail vorstellen. Also eine heimlich peinliche Vorliebe, die nicht so ganz heimlich ist, du furzt gerne. Ja. Kann man ja auch so ganz offen sagen, Martin Luther hat das ja schon gesagt. Ne? Rülpset und furzet, wenn es euch geschmeckt hat. Ja, genau, dieses Ding. Ne? Danke, Klaus. Alles Gute. Alles Tschüss. Klar. Tschüss. Lisa, 25 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Lisa. Auch eine peinliche Vorliebe, die du uns erzählen wirst. Ja. Und zwar ist das so, ich bin 25 Jahre alt und ich lutsche gerne am Daumen. Ach, wie putzig. Ja, ich finde das eigentlich auch nicht schlimm und ich mache das gerne und es geht mir gut dabei. Ich kuschel mich dann in mein Bett und mein Kissen ist sehr wichtig auch noch. Wann machst du das denn? Was? Wann du das machst? Abends, wenn ich einschlafe, also sobald ich im Bett liege und auch wenn ich dabei lese oder so, habe ich eigentlich immer den Daumen im Mund. Also es passiert immer, wenn du alleine bist? Ja, also ich hatte einen Freund 3 Jahre lang und der wusste das auch. Also ich habe dann schon immer ein bisschen so die Decke davor gemacht, weil so richtig wollte ich nicht, dass er mich dabei anguckt, aber der wusste das und der wusste auch, dass ich ihn beim Einschlafen dann in den Mund stecke und ja, der hat das akzeptiert. Ja, solange es nur der Daumen dann ist. Und ja. Also, es hat immer was mit Entspannen zu tun. Ja, ich fühle mich einfach wohl damit. Also du kannst dich auch dann abends auf deine Couch legen und ein bisschen schön Fernsehen gucken und lutscht dabei den Daumen. Genau, wenn es mir gut geht, aber auch als Tröster ist es auch ganz gut. Ist es der rechte oder der linke Daumen? Der rechte. Der rechte, immer der rechte. Wie sieht denn der bei dir aus, wenn du den ist ja nicht ganz verlutscht schon? Nein, der sieht schon ein bisschen anders aus als der linke, aber nicht so. Der Fingernagel ist ein bisschen kürzer. Aber du kaust nicht am Fingernagel? Nein. Nee. 25 Jahre, haben wir gerade gesagt. Ja. Hast du das jetzt mitgenommen aus deiner Kindheit heraus quasi? Ja, eigentlich schon. Es gab Phasen, wo ich nicht gelutscht habe. Ich habe mir dann, als ich dann in die Pubertät kam, spätestens da hatte ich auch eine Zahnklammer und meine Eltern waren natürlich gegen den Daumen und haben mit allen möglichen Mitteln versucht. Das glaube ich, ja. Und meine Zähne waren dann auch irgendwann ziemlich gerade mit der Zahnklammer und dann sind wir umgezogen und dann habe ich halt irgendwie wieder angefangen. Mhm. Ja, und es gab dann immer so Punkte, so als ich dann in die Schule gekommen bin, da habe ich mir dann vorgenommen, so jetzt ist Schluss damit und aber irgendwann war es mir egal und dann habe ich den vermisst und dann habe ich halt irgendwann wieder angefangen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, so in der Pubertät, in so Übergangszeiten, das dann zu machen, dass man sich dann doch irgendwie schämt. Also von der Schule oder so, das wusste ja keiner. Nee, aber so für sich selbst alleine, dass man so... Also für mich fand ich das eigentlich immer okay. Immer in Ordnung. Und jetzt, dein Freund hat das dann auch lange da hingenommen, als ihr zusammen wart? Ja. Hat das nicht irgendwelche Auswirkungen, Nebenwirkungen auch noch jetzt auf die Zähne, wenn man da immer an dem Daumen lutscht? Also ich habe einen Überbiss, bisschen, aber es ist eigentlich nicht so schlimm und er hat sich in den letzten Jahren auch nicht so verändert. Mhm. Also ich habe mir das schon angewöhnt, weil ich habe ja dann in der Pubertät habe ich schon gemerkt, dass die Zähne wieder schiefer wurden und da habe ich mir das dann angewöhnt, nicht so doll zu drücken mit dem Daumen auf die Zähne und so. Und wie weit geht der Daumen eigentlich rein? Nur so. Ja, ich kann mich nicht mal an die Zeit erinnern. Wie soll ich das beschreiben? Also ist der Daumen wirklich ganz bis zum unteren Gelenk im Mund? Ja. Ja? Ungefähr. Oder nur so die obere Hälfte? Die obere Hälfte ganz und dann die untere Hälfte halb. Und wenn der dann im Mund ist, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern an die Zeit, als ich das gemacht habe, spielst du dann mit der Zunge an dem Daumen? Nein, gar nicht. Der hängt da einfach. Hängt einfach so im Mund? Ja, das habe ich auch schon gedacht. Der Mund ist offen und ich lutsche gar nicht. Ich sauge nicht oder so. Der ist dann einfach. Der liegt einfach so in der warmen Mundhöhle. Ja. Kannst du da erklären, was für ein Gefühl dieses für dich dann ausmacht oder was das auslöst? Weiß ich nicht, ich fühle mich geborgen. Ja, geborgen, ne? Den Gedanken hatte ich auch gerade. Das ist so eine Geborgenheit, Entspannung, Geborgenheit. Ja, genau. So ganz abgekapselt, ne? Vielleicht auch, weil der Mund offen ist. Und ja, und du schläfst dann damit ein? Ich schlafe damit ein. Und wenn du morgens aufwachst, ist der dann ist er draußen. Dann ist er draußen. Ja, ja. Aber es ist dir auch irgendwie ein bisschen peinlich. Ja, weil ich merke, dass es halt doch irgendwie einfach nicht akzeptiert wird. Man wird schon komisch angeguckt. Mhm. Also meine Mutter weiß das nach wie vor, klar, und die ist nach wie vor nicht so begeistert, aber sie sagt, das ist dein Ding. Jetzt ist es eh gelaufen, ne? Jetzt kann die Mama da irgendwie so was ändern. Mit ja, du wirst eben. Wahrscheinlich noch eine sehr nette alte Dame von 80 Jahren sein, die immer noch am Daumen lutscht irgendwann. Ich weiß es nicht. Ich habe auch 2 Kinder und dem einen habe ich erfolgreich das Daumenlutschen abgewöhnt. Und warum ja, vor dem verstecke ich das jetzt auch, also der darf das nicht. Ist klar. Ne? Und warum hast du es ihm abgewöhnt? Wegen der Zähne? Wegen der Zähne, damit er da nicht so ein Theater hat, wie ich die ganze Zeit hatte. Wer weiß es denn jetzt, außer der Mama, dem Freund, wer weiß es noch? Mit meiner besten Freundin habe ich auch drüber gesprochen. Ja. Ja, ich sehe das eigentlich im Vergleich, dass das eine ganz harmlose Geschichte ist. Ja. Nur Daumenlutschen wird halt immer so, hä, Baby und so, man wird halt auch schon komisch angeguckt. Und es sieht auch komisch aus, wenn ein Erwachsener das so macht, ne? Ja, es ist einfach ungewohnt. Nur was ich halt blöd finde, ich bin nicht Raucher und ich reg mich öfters über Raucher auf. Und die dürfen überall rauchen und immer und das wird überhaupt nicht. Und du darfst nicht am Daumen lutschen. Ja, ne? genau. Ich werde komisch angemacht, wenn ich an meinem Finger sauge und die rauchen halt. Und ich bin ja mit betroffen, wenn jemand in meiner Gegenwart raucht oder wenn der Raum verquarzt ist. Und naja, aber am Daumen verdient ja auch niemand was. So ist das, genau. Also peinliche Vorliebe am Daumen lutschen. Ja. Das ist, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen verbreitet. Ich das denke ich mir auch. Ich könnte mir vorstellen, dass das viele heimlich machen. Ja. Danke für deinen Anruf, Lisa. Ja, tschüss. Alles Gute, tschüss. Dennis, 18 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hi, Domi. Hi, Dennis. Und zwar, ich habe ein Problem, das heißt Problem, so meine Freunde, ich habe eine dicke Freundin, ja? Eine dicke Freundin? Ja. Ja. Ja, und meine Kollegen, die machen mich immer fertig und so, deswegen. Mhm. Ich weiß gar nicht, mir gefallen dicke so. Ah, also das ist so deine peinliche Vorliebe, dicke Frauen. Ja. Aber es ist dir nicht wirklich, es ist dir schon ein bisschen peinlich, dass deine Freundin dick ist? Ja, also mir selber nicht, aber wenn die Kollegen so auf mich zukommen, so Freunde, manche. Wie dick ist deine Freundin denn? Wie viel wiegt sie? Ja, so nicht ganz so viel, so 80, zwischen 80, so ein bisschen mehr manchmal. 80 Kilo. Ich weiß nicht ganz genau. Und wie groß ist sie? 1,69. Ja, ist schon ein bisschen korpulent, ne? Ja. Wie lange seid ihr zusammen schon? 1 Jahr, 5 Monate, 11 Tage. Ist es so klar ausgeprägt bei dir, dass du eigentlich auf der Straße gar nicht den Bohnenstangen hinterher guckst, sondern eigentlich eher den Mädels, die so ein bisschen was auf dem Rücken haben? Ja, nicht immer nur so, die ein bisschen breiter sind, kräftiger gebaut. Du bist erst 18 Jahre alt. Wann hast du das entdeckt, dass du eigentlich die molligen Mädels lieber magst als die dünnen? Ja, so mit 14 so fing das an, mit den dicken erst vorher immer dünneren gehabt. Ja. Ja, dann hat mir nicht so gefallen. Ja. Was gefällt dir denn an dicken Frauen oder dickeren Mädchen? Ja, alles, ganze Körper, die Speckröllchen und so. Ja, das ist mir schon klar. Aber was genau ist es? Was macht dich daran an? Alles einfach. Ist einfach so. Ist einfach so, einfach schön und findest du auch erotischer, als die Rippen direkt zu spüren oder so? Ja. So, jetzt erzähl mir mal, was die Kumpels und Kollegen dann so sagen, dir gegenüber. Ja, die sagen so, du kannst mit so einer Dicken zusammen sein und so. Das sagen die so offen raus. Ja, manche sagen das. Ja, ich habe auch Kollegen, die sagen, sieht gut aus, so habe ich auch, aber die meisten sagen, sieht schlecht aus. Sie. Mhm. Aber das ist ja völlig scheißegal, wie die das finden. Ja, ne? Ich finde es ja gut. Ja, eben. Das ist. Wie reagierst du denn dann darauf? Die greifen ja doch sehr grundlegend deine Freundin und auch letztendlich dich an. Ja, ich sage einfach, guck dich mal eure Freundin an, wie dünn die sind, magert, magersichtig. Ja. Also, da würde ich mich auch überhaupt gar nicht beirren lassen, Dennis. Gibt es denn zumindest 1, 2 Freunde in deinem Umfeld, die sagen, okay, er mag's halt und nehmen wir ihn so, wie er ist? Ja, ein Kollegen, wo ich zurzeit bin, so, der ist in Ordnung, der sagt nichts, der findet sich auch okay. Ja, also eigentlich dürfte man gar nicht darüber reden. Und es soll dir auch gar nicht mehr peinlich sein, denn wenn ihr ein tolles Liebesverhältnis habt miteinander, ist es halt so, Punkt, ne? Da gibt's keine Diskussion. Ja. Und lass dich nicht dumm anquatschen von den Kumpels. Ja, aber wenn, sag mal so, wenn ich über Straße laufe, so bei uns auf Straße, dann ist immer viel los, dann bin ich unterwegs. Und dann sagen die manchmal schon sowas. Na, muss man sich immer so, täglich hört und so. Ja gut, da muss man sich irgendwie ein dickes Fell anschaffen und den entsprechenden Spruch zurückknallen und dann ist es dann auch gut. Dass du immer wieder auf solche Reaktionen stößt, so ist es wahrscheinlich, ne? Aber es soll dich nicht stören. Ja. Grüß mal deine Freundin herzlich von mir. Ja, will ich machen. Und schön, dass ihr so lange schon zusammen seid. Hoffentlich bleibt ihr noch eine Weile zusammen. Ja, ich denke mal, wir werden doch für immer sein. Ja, das ist ja... Weil ich liebe sie über alles. Ja, siehst du, das ist es doch. Nur darauf kommt es doch an. Ja, ja. Denke ich mir auch. Alles Gute, tschüss. Ja, ciao. 1:30, 36 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema heimliche Vorlieben, peinliche Vorlieben. Jeder von euch hat bestimmt auch eine Vorliebe, etwas, was er so ganz im Geheimen macht. Vielleicht unter der Bettdecke, im Badezimmer, wenn er allein zu Hause ist oder wenn er oder sie sich unbeobachtet fühlt. Erzählt mir davon. Was sind eure heimlichen, peinlichen Vorlieben? Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Sascha ist dran und Sascha ist 30 Jahre. Guten Morgen. Hallo Domian. Sascha, ich bin gespannt. Ja, ich habe auch eine peinliche Vorliebe und ja? Ich mache das meistens auch heimlich. Und zwar rieche ich gerne an Zeitschriften und an Büchern. Ach, an Zeitschriften und an Büchern. Ja, und das liegt einfach daran, wenn ich so eine Zeitschrift jetzt aufschlage, dann muss ich irgendwie meine Nase da reinstecken. Also eine ganz neu gekaufte Zeitung? Am besten ist es eine Illustrierte, die neu ist und da richtig schöne Bilder drin sind und durch die Druckfarben, das riecht halt richtig schön. Ja. Also, ich habe mir vorhin den neuen Stern gekauft, das ist wahrscheinlich für dich was ganz Tolles, ne? Genau, ja. Aufklappen und reinschnüffeln. Mhm. Und dazu dann so im Vergleich, meinetwegen jetzt irgendwie eine Computerzeitschrift, die riecht dann wieder anders, weil dann irgendwie das Papier rauer ist. Also jede Zeitschrift hat irgendwie so ihren eigenen Geruch. So Tageszeitungen riechen ja vermutlich ganz anders, ne? Die auf diesem billigen Papier gedruckt sind. Da ist das auch nicht so stark. Mhm. Ja. Mhm. Und wie ist es bei Büchern? Welche Art von Büchern magst du am liebsten riechen? Also bei Büchern ist es am besten so, jetzt beispielsweise mit Donald Duck oder Mickey Mouse Taschenbüchern, weil da auch wirklich so dieses raue Papier und sehr viel Farbe drin ist. Ne? Also es hat mit der Farbe zu tun? Ja, weil dann da wo viel Farbe drin ist, kommt auch viel Geruch raus, also so mehr so dieser Farbgeruch. Ne? Ist das so heftig, dass du dir deshalb solche Bücher kaufst, nur um sie zu riechen? Nee, deswegen nicht. Das nicht. Da kann man ja zum Glück, kauft man ja so immer Zeitschriften und Büchern, also da habe ich ja immer was zur Hand, also um irgendwie da so... Befriedigung kann ich nicht sagen, das gibt mir so ein Wohlgefühl, das ist ungefähr, wenn man jetzt morgens einen Kaffee kocht und man kommt dann in die Küche und riecht so diesen frischen Kaffeegeduft, und so ist das dann... Du nimmst halt erstmal einen Lungenzug aus deiner Zeitung, aus der Zeitschrift. Ja, mehr einen Nasenzug. Ne? Ein Nasenzug, ja. Das ist halt so dieser Duft und wenn ich dann irgendwie so ein altes Buch aus dem Regal nehme... Ja genau, wie ist es mit alte, das ist uns allen wahrscheinlich geläufig, dass alte Bücher einen ganz besonderen Geruch haben. Das ist ja für die meisten Leute dann ja irgendwie mehr so ein bisschen, das riecht nicht so gut, aber ich lese es trotzdem. Mhm. Irgendwie riecht es schon ein bisschen gammelig oder so, aber das ist irgendwie... So ein bisschen muffig riecht das. Ne? Ja genau, ja, muffig nicht unbedingt. Also wenn man jetzt vielleicht in feuchten Räumen wohnt, dann mag es muffig riechen, aber ansonsten... Aber da muss ich dir recht geben, so alte Bücher mag ich eigentlich auch ganz gerne riechen. Ja. Dieser Geruch ist mir richtig präsent im Moment, wie das riecht. Und das hat auch, ich mag auch gar mich dann in so einem Buch vertiefen, wenn auch der Geruch so hochkommt. Wie viel Mal atmest du das denn dann so ein bei so einer Zeitung, zum Beispiel in einer Zeitschrift? Einmal nur oder immer wieder beim Blättern? Nee, also mehrmals hintereinander und dann irgendwie so mit dem Daumen so an der Schnittkante entlangfahren, sodass die Seiten also durchblättern und dann kommt so ein kleiner, leichter Zug dann an der Nase vorbei und das ist dann halt auch irgendwie so ein schönes Gefühl. Ne? Wie hast du es, du bist 30 Jahre alt, wann hast du es entdeckt? War das schon immer so? Das ging, glaube ich, irgendwann in der Schule ging das los, ja. So mit 10, 11 Jahren. So, ja. Ne? Ich vermute mal, wenn du da empfänglich bist, dass du generell ein sehr sensibler Geruchsmensch bist. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo im Supermarkt oder so und bei Leuten, die irgendwo so nach Schweiß riechen, das mag ich nicht. Mhm. Und das fällt mir auch sofort auf. Ne? Und du witterst das wahrscheinlich auch schon auf große Entfernung, wenn jemand unangenehm riecht oder angenehm riecht sogar. Ne? Das ist richtig, ne? Dann ist es halt mehr positiv oder halt mehr negativ. Mhm. Ne? Gibt es einen Geruch, abgesehen jetzt von den Zeitungen, den du zudem auch besonders magst? Das ist eigentlich so am meisten der so von alten Büchern. Von alten Büchern, ja. Du kennst bestimmt das Parfüm, ne? Das Buch. Ja. Von Patrick Süskind. Das ist wahrscheinlich dann ein Buch für dich, ne? Das ist ja nur, da geht es ja nur um Riechen und Gerüche. Ja. So, und jetzt so mit der Heimlichkeit ist es halt so, wenn ich jetzt halt so eine neue Zeitschrift kaufe, meinetwegen, dann im Supermarkt oder so im Geschäft dann direkt, dann führe ich es irgendwie so nebenbei so mal kurz so an der Nase vorbei, um irgendwie schon mal so diese ganz kleine Befriedigung zu haben. Aber ich mag es eigentlich nicht so in der Öffentlichkeit machen, auch nicht so, wenn Bekannte da sind. Ist klar. Das ist halt doch ein bisschen komisch jetzt. Klar. Gibt es denn, kann man das sagen, gibt es eine Zeitschrift von den bekannten Wochenzeitungen beispielsweise, die besonders gut für dich riecht, oder kann man das nicht sagen? Riecht es der Stern besser als der Spiegel oder der Spiegel besser als der Fokus oder weiß ich was? Also besonders gut von den Zeitschriften könnte ich jetzt sagen, also ich weiß nicht, wie weit ich hier jetzt Namen nennen darf. Ach, ich habe jetzt auch die Namen genannt, ist egal. Also die PC-Praxis und die TV-Spielfilme, die haben beide einen ganz unterschiedlichen Geruch. Die werden sich freuen, die Leute, die wissen das noch gar nicht, die Macher von TV-Spielfilmen. Ja. Ja. Und ich frage mich auch immer dabei, was soll das, warum machst du das überhaupt? Ja. Aber es passiert irgendwie immer, ganz automatisch. Ne? Das ist einfach nur so ein Wohlgefühl, das hat auch hier in diesem Fall bestimmt nichts Erotisches oder so. Nein, überhaupt nicht. Das habe ich mir gedacht, ja. Es hat nur dieses Wohlgefühl und angenehm. Weiß das sonst jemand so aus deinem näheren, engeren Umfeld? Ich weiß nicht, inwiefern das Bekannte schon so mitbekommen haben. Sie haben sicherlich schon mal gesehen, Mensch, der hält das da irgendwie so eine Zeitschrift ziemlich oft so an der Nase an oder so. Aber dass er jetzt sich da irgendwie direkt Gedanken macht, denke ich nicht. Bist du in einer Beziehung? Momentan nicht. Aber du warst es immer? Mit meiner Ex-Freundin, die hat es damals schon gemerkt. Die hat dann immer so gesagt, Mensch, komm, schnürzt sind schon wieder die Buchstaben raus oder so. Ne? Aber es war okay, sie hat das nicht weiter ernst genommen, oder? Es war soweit okay, aber so richtig in Ordnung fand sie es auch nicht. Ne? Befremdlich fand sie es. Ja. Ich finde es nicht befremdlich, ich kann es verstehen. Sascha, danke für den Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Dann wollte ich noch sagen, dass eure Live-Übertragung von der Mayday super war. Ne? Okay, eins live, es geht ans Radio. Okay, danke schön, tschüss. Alvin oder Alvin, 21, guten Morgen. Iron ist das. Alvin. Iron. Alvin? Ja. Aha, ein englischer Name. Ja. Ja. Genau. Ich wusste dich, 21 Jahre alt. Richtig. So, du hast auch eine heimliche Vorliebe. Ich habe auch eine Vorliebe. Eine peinliche? Eine peinliche, ja. Erzähl mal. Ja, und zwar, kleine Kinder schmuggeln ja immer ganz gerne mit ihren Kuscheltieren. Ja. Ja, bei mir ist es inzwischen der Rottweiler, oder seit etwas längerer Zeit. Was ist bei dir, der Rottweiler? Der Rottweiler, ja. Das verstehe ich nicht. Du hast einen Hund, einen lebendigen Hund, einen Rottweiler. Einen richtig lebendigen, großen, schweren Rottweiler, ja. Und mit dem kuschelst du gerne? Mit dem kuschel ich abends immer, bevor ich einschlafe. Aber das machen doch viele Hundebesitzer, oder? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es bei mir, also ich umarme ihn richtig. Also es ist schon sehr innig, es ist ja sehr zärtlich fast schon. Ja. Und aber es ist da kein sexueller Kontakt oder so. Ja, ja. Es ist nur einfach, Gottes Willen, ich bin auch froh, dass es nicht der Fall ist, ja. Ja. Es ist einfach so eine platonisch-freundschaftliche Verbindung zwischen dir und dem Rottweiler. Ja. Und der liegt mit dir auch im Bett. Der liegt mit mir im Bett, ja. Ist ja schon ein krasses Bild, ne? Also, es ist ja kein Schoßhündchen, irgend so ein Pudelchen oder ein Dackel oder so. Ja, eigentlich nicht. Rottweiler ist ja nun ein kraftvolles Tier. Ja, das kann man sagen, ja. Wie fing das an? Wie das anfing? Ja. Na gut, man hat ihn als kleinen Welpen gekriegt. Und na, Rottweiler sind ja eh dafür bekannt, dass sie sehr verschmust sind. Mhm. Und dann lag er schon als kleiner Welpe mit im Bett. Mhm. Ja, das ist bis heute so geblieben. Und irgendwie, brauche ich das jetzt so wie früher als kleines Kind mein Kuscheltier. Mein Teddy. Wie sieht das Schmusen denn aus? Ja, wie sieht das aus? Ich umarme ihn, kraule ihn den Bauch. Ja. Naja. Und er lässt sich das natürlich, ihm gefällt das gut wahrscheinlich, ne? Na klar, er genießt das. Ja. Und er schläft dann die ganze Nacht mit dir im Bett? Ja. Ist dir das nicht unangenehm, so ein Tier so nah bei dir zu haben? Nö. Nee? Es stinkt ja nicht schon mal aus dem Maul? Nein. Nee? Ich finde immer diese komischen Fressspitz da, dann riecht er nicht aus dem Maul. Achso, ich frage ja ganz, ich habe keinen Hund, deswegen weiß ich das nicht. Ja. Und diejenigen, die ich kenne, die einen Hund haben, da darf der Hund auf keinen Fall ins Bett. Deswegen frage ich jetzt solche Fragen. Aber ist das Bett ja auch immer voller Hundeborsten oder so? Der hat ja keine Haare, ja. Ich habe mir auch schon mal eine Zecke eingefangen. Mhm. Ist ja alles wurscht. Ist mir alles wurscht, ja. Pennt der denn so lange wie du? Ja, wenn der Wecker klingelt, ist immer ganz lustig. Dann macht er mal voll Radau, ja. Mhm. Sagt er mal hier, aufstehen, ich will raus, ja. Und du hast nicht Angst, dass du dich im Schlaf mal so drehst, dass du dich auf ihn drauflegst oder so? Nö, das passiert nicht. Ich bleib eigentlich immer recht, ja, ruhig liegen, so. Ja. Ruhig im Schlaf. Also. Wie heißt er? Der heißt Hardy. Hardy? Ja. Nun bist du ein junger Mann von 21 Jahren, ja. Und ich gehe mal davon aus, dass ab und zu auch schon mal ein Mädel bei dir auftaucht. Ja. Wie finden die das denn da, die Frauen, wenn da ein Rottweiler im Bett mitliegt? Also ich hatte bis vor ein paar Wochen noch eine Freundin gehabt und ja. Die fand das überhaupt nicht lustig. Ja, ich habe ein sehr großes Bett. Ich meine, zu dritt würde man da reinpassen, aber sie kam da einfach nicht mit klar. Ja. Das kann ich eigentlich gut verstehen. Ich käme da auch nicht so mit klar, muss ich sagen. Aber irgendwie brauche ich das abends so zum Einschlafen, das ist das Problem. Wir haben das schon so gemacht, dass sie an der Wand lag, ich in der Mitte und der Hund dann auf der Seite. Auf der anderen Seite. So, dass es dann keinen Stress gab. Aber sie hat sich dann eben beschwert, dass ich nicht mit ihr kuschel, sondern mit dem Hund. Ja. Ja. War der Hund denn eifersüchtig, wenn du dann doch mal, was ich auch hoffe, für deine Freundin, dass du mit ihr auch mal ein bisschen gekuschelt hast? Nee, dann ist er nicht eifersüchtig. Ne? Das war okay dann. Das war okay. Wie lange warst du mit dem Mädchen zusammen? 3 Monate nur. 3 Monate. Und ist es deshalb auseinandergegangen? Ich weiß es nicht. Also es könnte gut sein. Sonst bin ich eigentlich ein lieber, netter Kerl. Also. So. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein großes Problem. Ich würde mal mutmaßen, dass 90% aller Frauen, die jetzt in deinem Leben auf dich zukommen demnächst, das nicht mitmachen werden wollen. Das denke ich auch mal, ja. Wer ist wichtiger, der Rottweiler oder die Frauen? Im Moment ist es der Rottweiler. Die Tierfreunde werden jubilieren an den Geräten. Naja, aber man hätte ja doch ganz gerne eine Freundin so, ne? Aber es ist natürlich auch wirklich ein völlig schräges Bild, was ich mir gerade vorstelle. Du hast ein großes Bett und da liegt in der Mitte der Rottweiler, auf der einen Seite deine Freundin, auf der anderen Seite liegst du und ihr drei schlaft die ganze Nacht so. Ja. Hatte die nicht auch Angst vor dem Rottweiler, dass der vielleicht doch mal zubeißt in der Nacht? Nein. Nö, die hatte selbst einen Hund und... Die hatten sich schon ein bisschen angefreundet. Ja. Warst du denn früher auch schon so hundemäßig drauf, so innig, oder ist das jetzt die erste Erfahrung in dieser Art? Also ich bin mit Hunden groß geworden, wir hatten auch schon mal einen Rottweiler Mix gehabt, aber die Beziehung war noch nie zum Hund, sag ich mal, so groß wie jetzt. Mhm. Ich denke mal, es ist nur, weil ich jetzt mir den ersten eigenen Hund damals geholt hatte. Mhm. Also der sehr richtig auf eins fixiert ist. Würdest du sagen, dass dieser Hund wirklich für dich schon etwas sehr Besonderes ist? Ja, natürlich ist er für mich was Besonderes. Und was macht das Besondere so sehr aus? Was macht das Besondere aus? Ja, also einfach so ein ganz liebes Tier und... ja, hat auch einen guten Beschützerinstinkt und das macht einfach Spaß. Es erzählen ja Hundebesitzer oft, dass sie das Gefühl haben, irgendwie, dass man sich ohne Worte natürlich einfach versteht. Ja, das ist auch so, wenn man krank ist oder so, das merkt der Hund. Mhm. Ja. Mhm. Der würde für dich durchs Feuer gehen. Das würde er machen, ja. Und du aber auch, wie ich es gerade so höre, ne? Ja. Liegst du hier schon im Bett im Moment? Nein, ich liege noch nicht mehr. Ich bin noch im Wohnzimmer. Also er ist auch noch wach im Moment? Ist das eigentlich ein Männchen oder ist er Rüde, ja. Ist ein Rüde. Mhm. Ja. Aber es gibt auch noch eine Person, die das, ja, was heißt, akzeptieren tut sie schon und sie unterstützt mich auch. Aber nämlich? Meine Freundin Nadine aus Hamburger. Aber das ist so einfach nur eine Freundin, keine Beziehung. Nee, das ist keine Beziehung. Mhm. Nee. Wissen das sonst deine engen Freunde? Besten Kumpels oder besten Freunde? Nee, ich hoffe, es guckt auch keiner zu. Aber warum ist dir das? Ich meine, du erzählst das mit einer solchen Selbstverständlichkeit und das ist so klar, dass du dazu stehst. Warum ist dir das dann peinlich? Ja, warum ist mir das peinlich? Also mir war es eigentlich nicht so richtig bewusst gewesen, erst bis jetzt meine letzte Freundin mit mir gemacht hat. Mhm. Ja. Wie alt ist der Hund mittlerweile? Der ist jetzt ein Jahr alt. Ein Jahr, also gar nicht so alt. Nö, also ein ordentliches Monster. Ja. Ja, das wird schwer werden mit den Frauen, sag ich dir. Ja. Da musst du irgendwas musst du dir da ausdenken. Weiß ich, ist auch kein klugen Rat. Ja. Eine ungewöhnliche Vorliebe, ja. Ja. Danke für den Anruf. Alles klar. Mein Lieber, alles Gute. Tschüss. Jo, ja, tschüss. Petro. Oder Pedro. Petro? 39, guten Morgen. Hi. Hallo. Also ich muss erst mal sagen, also ich habe jetzt öfters mal deine Sendung verfolgt und also ist echt klasse, ne? Danke. Und jetzt habe ich halt mal wieder deine Sendung geguckt heute Abend. Ja. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja, was auch ganz normal ist. Ich muss sagen, also da waren auch zwei Themen, die haben mich auch ziemlich berührt und sehr amüsiert. Also erst mal kurz mal als Einwand das mit der Jacqueline. Da möchte ich einfach mal dazu sagen, dass es wahrscheinlich viele Männer gibt, die das sehr erregend finden. Jacqueline, weil die immer so ein bisschen Pipi... Die ein bisschen tröpfelt in der Hose. Tröpfelt, wenn sie... Also ich finde das auch sehr aufregend. Also von der Fantasie her ist es also wirklich sehr aber reizvoll. Du machst es nicht in der Disco? Nee, ich mache was anderes in der Disco. Eigentlich mache ich nichts, aber heimlich laufen da bei mir so Filme ab. Jetzt erzähl mir mal deine heimlichen Vorlieben. Also, lass uns mal zur Sache kommen. Wenn ich in der Disco bin, dann... passiert es ab und zu mal, dass neben mir eine Frau steht, die mir sehr gut gefällt und die dann auch die entsprechende Kleidung anhat, weil ich auch ein bisschen abfahre auf Lack oder Kunstleder oder so. Und wenn sie dann irgendwie einen knackigen Po hat und hat dann so eine enge Hose an, steht dann in meiner Nähe, dann kommen halt manchmal, und sie riecht dann auch noch gut, also sie hat noch ein Parfum, so. Und ja, da bin ich manchmal ziemlich erregt und sie steht dann ziemlich nah an mir, wenn es dann voll ist, und dann denke ich mir manchmal, was ist jetzt oder was ist nicht, ne? Also soll sich jetzt einfach mal so richtig so an sie schmiegen, sich so an sie drücken. So tun, als wäre es Zufall und ja, als wäre es im Gedränge passen. Ne? Weißt du, ich traue mich dann irgendwie nicht, weil ist ich ja auch richtig so. Du bist dann, ich komme dann wie so ein Triebtäter. Ja. Man muss sich da ein bisschen im Zaun dann, glaube ich. Und dann denke ich mal, auf was denken da die anderen und so. Aber du, das ist mir auch schon in Träumen passiert, ne? Also das ist so ein Ding, dass du in der Diskothek stehst und eine Frau so siehst, wie du sie beschrieben hast, und sich das so sehr erregt, dass du körperlich wirklich erregt bist. Ja, manchmal ist es ganz extrem. Ich kriege Herzklopfen bis zum Hals und bis in den kleinen Zeh rein. Aber das Komische ist dann manchmal auch, ich komme gar nicht mal so in Kontakt, also dass ich das dann mal anspreche oder so, da ist dann wahrscheinlich die Aufregung zu groß, dass ich es dann nicht geregelt kriege, sie dann auf normalen Weg anzusprechen. Also die heimliche Vorliebe, Frauen fast so ein bisschen zu berühren in der Disco, während du selbst erregt bist. Was hast du noch für heimliche Vorlieben oder peinliche Vorlieben? Ja, also das... wie soll ich sagen? Also ich stehe halt eigentlich, wie gesagt, auf Frauenklamotten auch, ne? Nee, hast du noch nicht gesagt. Du stehst auf Frauenklamotten? Ja. Also du ziehst gerne Frauenklamotten an? Ja, zum Teil. Also manchmal zu Hause oder so. Naja, nur gut, das ist ja schon was. Du spielst das jetzt. Was ziehst du denn da an? Das sind verschiedene Sachen. Röcke oder so. Aber du bist kein transsexuell, sowas? Nein. Du bist ein relativ normaler heterosexueller Mann. Ja, ich bin heterosexuell. Eine Hete. Eine Hete, genau. Nee, ich bin ganz normal drauf. Das ist halt einfach eine Veranlagung. Einfach. Ja. Was machst du denn dann? Lebst du alleine? Ich lebe alleine. Du lebst alleine. Was machst du denn in deiner Wohnung, wenn du ziehst du dann einfach so einen Rock an und tanzt durch die Wohnung, oder was machst du? Nee, ich geil mich dran auf, einfach. Ja. Ganz krass gesagt. Ganz krass gesagt. Das endet dann im Onanieren. Ja, natürlich. Wie viele Gegenstände oder wie viele Kleidungsstücke, weibliche Kleidungsstücke hast du in deiner Wohnung? Einige. Was denn? Sag mal so ein paar Beispiele. Ja, also ich habe Röcke aus Leder und und ich stehe auch auf Höschen oder so. Ja. Und BH auch? Ja, BH aber auch. Ich habe da ein Mädel, von der kann ich abends immer was haben. Ne? Und die ist da ganz locker drauf und die fällt mir auch ganz gut. Und ja. Das ist nun ganz eindeutig bei dir, dass das eine eigenerotisierende Wirkung hat. Ne? Schon, ja. Das machst du wahrscheinlich nur, wenn du in erotischer Stimmung bist und willst. Ja, ich suche dann natürlich auch den entsprechenden Part, um das auch auszuleben. Das ist schon klar, aber wenn es im Moment nicht so der Fall ist, also ich meine, es ist halt einfach eine Fantasie. Also eine Steigerung in der Fantasie. Ist klar. Also es ist eine wirkliche Frau ist hier auch lieber als der Lackrock zu Hause. Ja, natürlich. Klar. Also mit Inhalt ist immer schöner, wenn man was in der Hand hat. Ne? Klar. Hast du auch weibliche Schuhe, sag ich schon, Frauenschuhe zu Hause? Ja. Oh. Ja, ich bin auch schon mal so weggegangen, früher mal so ab und zu. Also das kommt auch ganz gut an hin und wieder. Ach so, dass du sogar richtig in die Öffentlichkeit gehst damit. Ich bin halt ab und zu schon mal so weggegangen, ja. Wer weiß das? Hm? Wer weiß das, außer dieser einen Freundin? Ein paar Freunde von mir. Und schämst du dich nicht denen das zu sagen oder denen das damals gesagt zu haben? Nee, die paar Freunde von mir, die wissen das. Ja. Das ist klar. Aber also, generell ist einem sowas wahrscheinlich schon peinlich, ne? Dass das nun nicht jeder Hinz und Kunz wissen soll. Also da habe ich weniger jetzt eigentlich Probleme. Mhm. Also das, was jetzt eigentlich so dieses Heimliche war oder das Peinliche war, diese Situation, in der Disco, wo ich in so einem Grenzbereich stehe, ja, wo ich dann auf einmal merke, es kommt die Erregung in mir hoch und da ist eine tolle Frau und, mhm, und da passiert dann was mit mir und, mhm, dann geht da oben die Mühle los. Mhm. Ne? Und, also, aber meine moralische Instanz ist in dem Fall doch ziemlich stark. Also, ich glaube, die Vernunft sollte dir auch sagen, die Frau da nicht mit deiner Hose anzuschubsen. Nee. Es bringt ja auch nichts. Ne? Nee, klar. Die wird ja, ja schon eine... Entweder es gibt zwei Situationen. Entweder ich krieg eine geklebt oder sie grinst mich an. Oder so, ja, ja, ja, natürlich. In der entsprechenden Stimmung vielleicht in der Diskothek. Da könnte oder man... steht der Freund nebendran, guckt um und haut mir einen in die Fresse. Ne? Oder so. Gibst du eigentlich viel Geld für diese Frauenklamotten aus? Oder besorgst du dir das immer irgendwie über die Freundin? Eigentlich schon. Ich habe also in meinem Leben schon viel mit ausgegeben. Ja. Ausgegeben. Schämst du dich dann in einem Kaufhaus oder Nee, überhaupt nicht. Sagst du dann den Verkäuferinnen, es ist für mich? Nee, meistens sind die Sachen auch gebraucht, die ich kaufe. Ach so, im Secondhand irgendwo. Ja, ja, mhm, und ich meine, ich fotografiere auch, ich mache erotische Fotografie. Ich setze also dann auch die Sachen auch um in der Fantasie. Ne? Mhm. Also es wird alles irgendwie dann auch wieder eingesetzt und verbraucht. Ja, ja, das, ja, wird irgendwie auch genutzt. Ne? Also es war jetzt vordergründig mein Anruf wegen dieser Fantasie, wenn ich, ja, das, ja, oder ich hatte es auch schon in Träumen, dass es mir halt eben passiert ist, dass ich halt so Träume hatte, wie ich zum Beispiel in der Straßenbahn stehe, ja, ja, und in den Träumen, du weißt, wie das ist, da spinnt man ja die Fäden einfach weiter. Mhm. Ne? Da lebt man das dann. Tut man es dann, ne? Ja, ja, da lebt man. Und in dem Moment, wo man eine gescheuert bekommt, wacht man auf, ne? Oder ja, so. Nee, das ist ja gar nicht so. Das ist eher angenehm. Das ist dann eher so, dass, ja, es vom Vollzug kommt und dann in dem Moment, wo es dann passiert, wachst du auf und dann, ja, ist halt die Hose nass. Ne? Ja. So in dem Sinne. Ja, so sind wir Menschen. So sind wir. Naja. Ich mache mir immer gerne ja so ein Bild von den Menschen, mit denen ich mich unterhalte, wie die wohl gerade jetzt zu Hause da sitzen und aussehen. So jetzt von dir auch. Hast du im Moment auch Frauenkleidung an? Nee. Ich habe ein T-Shirt an, eine ganz normale Unterhose, ganz die im Bad rauchen mit Zigarette. So, dann will ich dich jetzt davon befreien, dass du im Bad stehen musst. Jetzt mal eine kurze Zwischenfrage, ja, noch schnell. Es war ja auch bei dir ein Anrufer in der Sendung, der sich sehr, also dem das Spaß macht zu pupen. Ja. Ist es bei dir möglich, in der Redaktion die Telefonnummer zu hinterlassen? Ja. Weil wenn er Interesse hat, kann er gerne mal mit mir Kontakt aufnehmen. Dann sage ich einfach, willkommen im Club der Puper. Bist du auch so einer? Ja. Das heißt, du würdest dich gerne mit ihm zusammentun und ihr würdet dann zusammen... Wenn er Interesse hat, also ich werde demnächst eine Webseite über das Puben machen. Da ist Publyrik mit dabei und so und wir suchen immer kräftig Mitglieder. Das ist ja lustig, ja gerne. Wir werden euch miteinander verbinden. Wenn er das gerne möchte, kann er dich dann anrufen. Nur wenn er Lust hat. Also wir geben ihm deine Telefonnummer, dann kann er das... Ja, ich sag ja nur, wenn er Lust hat. Wenn er noch zuhört und Interesse hat und, ja, Spaß dran hat, kann er sich gerne mal melden. Aber dazu dann doch noch eine Frage jetzt an dich. Das ist dann doch auch eine heimlich peinliche Vorliebe von dir, oder? Die Puperei. Ja, die Puperei, genau. Ja, es ist eher, also es ist jetzt, in dem Fall ist es eher so, dass ich mich darüber lustig mache. Also dass ich dass es mir nicht um den Geruch geht, also das ist ja eher was Unangenehmes. Es sind die Geräusche und es ist das, was man übers Pupen machen kann. Also, ja, die situationsbezogenen Geschichten, die finde ich ganz amüsant. Ja. Es gibt halt viele Sachen in der Sendung, viele Beiträge, die von Anrufern kommen, mhm, wo man sich auch zum Teil mit identifizieren, mhm, kann und wo man einfach herzhaft lacht, weil man sagt, ach Gott, es ist auch so einer. Ne? Das hast du gerade bei dem Puper gedacht. Ja, und wie gesagt, auch das bei Jacqueline, also ich denke, sie soll sich da keine so großen Gedanken machen. Ich denke, da gibt es viele Männer. Ja, das glaube ich auch. Ich weiß nicht, sie ist 19, ich denke mal, bei den Jüngeren ist es vielleicht noch nicht so, aber die Leute, die ein bisschen älter werden, so die... Ja. Also du machst dem Motto, je oller, desto doller. Ne? Also du da machst, traut man sich dann mehr. Du machst Jacqueline Mut. Ja. Das ist ja nett von dir. Und wir versuchen, diesen Kontakt herzustellen. So, mein Lieber. Dir. Petro. Es war schön. Ja, fand ich auch. Alles Gute. Ja, bis tschüss. Dann. Jo. Gut, tschüss. Sabine, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Sabine. Hallo, Domian. Ja. Ja, und zwar ist es bei mir doch eher eine Marotte als eine Vorliebe und bei mir dreht sich einfach alles um die 3. Um die 3, deshalb bist du auch 33. Ja, ist ein günstiges Alter. Erzähl. Und zwar zähle ich alles, was mir im Leben jetzt im Moment so möglich ist. Das sind Schritte, Treppen, Stufen, ach, Zigaretten, Essen, alles irgendwie. Das zählst du? Das zähle ich, ja. Beispielsweise, wenn ich durch die Wohnung gehe, meine Schritte nicht durch drei teilbar sind, dann kann ich halt nicht die Wohnung verlassen. Ach so, Moment, also du zählst die Schritte und du teilst die gleichzeitig immer durch drei? Richtig, ja. Und du hörst erst immer auf, wenn eine Zahl erreicht ist, die man durch drei teilen kann? Ja, dann kann ich irgendwelche bestimmten Sachen dann ausführen. Also ich kann zum Beispiel dann die Wohnung verlassen, wenn die Schritte durch drei teilbar sind. Solche ähnlichen Sachen habe ich schon einige Mal gehört. Das finde ich so seltsam. Das ist fast schon ein Zwang, ne? Das ist ein Zwang, ja. Ja. In welchem Stockwerk wohnst du? In der zweiten Etage leider. Wie viele Stufen sind das? Weiß ich nicht, aber wenn ich zwei Stufen doppelt gehe, dann, also zwei Stufen mit einmal nehme, dann kann ich es durch drei teilen. Achso, das weißt du dann? Das weiß ich, ja. Mhm. Das heißt, wenn du die Stufen einzeln gehen würdest, geht's nicht. Ich wundere, dass du die da nicht ausprobiert hast, wenn du so jeck drauf bist. Ja, wie gesagt, ich muss halt alles irgendwie zählen. Ich zähle nicht zum Ende, sondern immer 1, 2, 3. Dann sehe ich ja noch, wie viele Stufen vor mir liegen beispielsweise. Ach so, machst du das? Ach so, du machst immer 1, 2, 3 und dann fängst du wieder an. 1, 2, 3. Ja, also ich gehe da maximal bis 15 oder bis 21, aber weiter eben nicht. Und wenn du in deiner Wohnung rumläufst, zählst du immer oder gehst du auch einfach mal so in der Wohnung? Ich zähle, im Moment zähle ich alles. Zählst du immer jeden Schritt, jeden Schluck, den ich trinke, wie viel mal ich schlucke? Also das ist ja jetzt muss ich nochmal fragen, weil das habe ich nicht richtig kapiert mit dem Zählen. Zählst du jetzt wirklich immer nur 1, 2, 3 oder zählst du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 und bleibst bei 12 stehen? Dann fange ich meist, also wenn ich bei 12 oder 15 bin, fangen wir ja von vorne an. Dann fängst du ja von vorne an. Ja, also aber wie gesagt, also die Hauptsache ist, dass es in irgendeiner Form durch 3 teilbar ist. Was passiert denn, wenn es nicht durch 3 teilbar ist? Dann muss ich halt nochmal zurückgehen und von vorne anfangen oder irgend sowas noch einen Schritt zusätzlich tun. Oder und wenn du nicht wieder zurückgehen würdest, wie würdest du dich dann fühlen? Schlecht, ich könnte die Gedanken daran nicht mehr abstellen. Mhm. So, das ist die Wohnung. Wenn du mal spazieren gehst, draußen oder einkaufen gehst, bist du ständig im Kopf am Zählen, wie viele Schritte du machst? Richtig, ja. Also zum Beispiel haben wir hier ein Einkaufszentrum. Es sind 4 Stufen nach oben, dann nehme ich die, wenn ich raufgehe, nehme ich also 2x2 Stufen und wenn ich runtergehe, nehme ich alle 4, damit ich 6 habe und das durch 3 zählen kann. Gibt es überhaupt einen Moment oder Momente am Tag, wo du nicht zählst? Also augenblicklich kaum noch. Also es nimmt immer mehr zu sogar? Ja, ja, ja. Zählst du auch dein normales Schlucken oder nur, wenn du etwas trinkst oder isst? Eigentlich beides. Ja, dann bist du wirklich ständig beschäftigt, ne? Ich bin beschäftigt, ja. Mhm. Kann man sich dann überhaupt noch auf irgendwas anderes richtig konzentrieren? Es ist mir derzeit, fällt es mir sehr schwer. Was machst du vom Beruf? Mir ist es auch sehr peinlich, aber weil es mir so dermaßen auf die Nerven geht. Inzwischen habe ich es meiner Neurologin gesagt. Mhm. Und die meinte wohl auch, dass es Kategorie Zwänge wären und da eben doch irgendwas getan werden müsste. Was machst du vom Beruf? Also momentan bin ich zu Hause, eigentlich bin ich Krankenschwester. Mhm. Da kannst du das ja eigentlich auch nicht so machen, ne, in dem Beruf. Da muss man sich ja konzentrieren, da gibt es komplizierte Dinge zu tun, wo man nicht ständig zählen darf eigentlich im Hintergrund. Eben ja, man ist da schon ziemlich beeinträchtigt. Mhm. Mhm. Seit wann hast du das? Also extrem vielleicht, ich denke mal seit ein paar Monaten, vielleicht seit einem halben, dreiviertel Jahr. Weil länger noch? Viel schlimmer. Ja, und wie ich kann mich erinnern, dass ich schon als Kind gezählt habe. Mhm. Aber so extrem ist das erst vielleicht das letzte halbe, dreiviertel Jahr geworden. Ist denn in dem letzten halben, dreiviertel Jahr irgendwas Besonderes passiert in deinem Leben, wo du einen Zusammenhang irgendwie siehst, dass es dadurch schlimmer geworden ist? Nee, ich sehe überhaupt keine Zusammenhänge. Das ist sicherlich das Schlimme daran. Mhm. Ja. Sonst könnte man vielleicht eher was dagegen machen. Ja, also das ist jetzt nicht mehr lustig und auch kein Spaß. Das ist ein ernsthaftes Problem für dich. Ne? Allerdings ist ja. Es schon, ja. Ich weiß auch nicht, da ist die Neurologin sicher auch nicht die richtige Ansprechpartnerin. Das gehört eigentlich zum Psychologen. Ja, ne? ja, die meinte, sie müsste mich dann mal dringend überweisen. Mhm. Mhm. Lebst du in einer Partnerschaft? Nee, hab keine. Ich würde dir gerne anbieten, Sabine, dass du mit meiner Psychologin vielleicht ein paar Worte noch redest jetzt. Ja. Vielleicht kann sie dir noch ein paar Tipps geben, wohin du dich wendest oder weiß ich was. Ja, okay. Ja? Dann leg mal auf, wir rufen dich, das heißt die Petra ruft dich gleich nochmal an. Okay, alles klar. Alles Gute, wiederhören. Gute Nacht. Dankeschön, tschüss. So, das war unsere Sendung. Heimliche, peinliche Vorlieben. Schön, dass ihr mitgemacht habt. In der Technik war Annette Bastian. Morgen in der Nacht von Freitag auf Samstag wie immer freie Talkshow, Telefon-Talkshow, offenes Telefon-Talkradio. Wenn ihr also anrufen wollt zu jedem Thema, das könnt ihr gerne machen. Ab 0 Uhr sind wir da. Und um 1 geht's dann los im Radio und im Fernsehen. Macht's gut, schöne Nacht, bis morgen. Bye-bye.